Gerade eben waren Phoenix mit ihrem Song Trying to be Cool. Die Band aus Frankreich hat ja gerade eben mit Bankrupt eine neue Platte veröffentlicht. Ich habe da mal reingehört im Plattenladen um die Ecke und ich fand sie richtig grausam. Ich meine, ich war bisher eigentlich immer relativ großer Phoenix-Fan, fand die Tracks gut, mag poppige Musiker eh sehr, sehr gerne. Aber irgendwie haben sie, weiß ich nicht, waren da zu viel Synthies drauf oder irgendwas in die Richtung. Die Platte klang richtig furchtbar, irgendwie 200 Spuren übereinander gemischt und dann ab in den Soundbrei. Nein, leider diesmal keine gute Wahl bei der Auswahl der Songs, bei der Produktion vom Phoenix-Album. Trotzdem wollte ich euch die neue Single hier, Trying to be Cool, nicht vorenthalten. Ihr hört den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Kishibashi. Mount Kimby ist mit dabei. Dann gibt es was von Laura Marling, von einer Band namens House of Wolves und von John Hopkins. Aber erstmal hier, alte Bekannte mit Junior Senior und Can I Get, Get, Get. You better, better, baby. Can I get, get, get? No, no, no, no. You better, better, baby. Can I get, get, get to know, no, no, no, no. Get Get von Junior Senior, eigentlich eine alte Kamelle. Der Track sicherlich schon 6, wenn nicht sogar vielleicht sogar schon 7 Jahre alt. Und vertreten auf einer Compilation des Magazins Hugs and Kisses, ein Queer-Magazin, welches seit 5 Jahren produziert wird und halbjährlich erscheint. Und natürlich Queer-Themen, Musikthemen zum größten Teil als Inhalt hat. Und Queer hier sozusagen auch als Musikrichtung vorgegeben wird. Und Hugs and Kisses, das Magazin veröffentlicht jetzt auch einen Sampler. Da sind 16 Stücke drauf, neben den gerade eben gehörten Junior Senior mit diesem wirklich immer noch großartigen Track. Sind auch drauf zu hören, zum Beispiel Lesbians on Ecstasy, dann könnte man noch kennen, Kids on TV natürlich, Bernadette LaHengst, Crazy Bitch in a Cave oder auch vielleicht Peaches, die ist auch drauf mit Free Pussy Ride und hier zu hören. Das war Peaches mit Free Pussy Ride, ein Track von insgesamt 16, der zu hören ist auf der Compilation des Hugs and Kisses Magazins Tender to All Gender. Eine spannende Mischung hier drauf, nicht alles unbedingt mein Geschmack, aber auf jeden Fall kann man da mal reinhören. Laura Marling als nächstes. Die Dame ist gerade mal Anfang 20, hat schon einiges veröffentlicht und schon diverse Awards gewonnen. Die britische Songwriterin ist jetzt mit einer neuen Platte am Start, die da heißt Once I Was an Eagle, hier zu hören mit You Know. Those people who don't lose control, who will never take a foot out of life. You might not think that I care, but you don't know what I know. And damn all those hippies who stomp empty-footed upon all what's good or what's pure of the world. You might not think that I care, but you don't know what I know. And bless all those mothers who do all they can just to take their faults out of the line. I might not know what it's like, but I'm glad that you know. Give me a minute there. just a minute now, it'll come back to me. I was so sure, but you, freewheeling troubadour, you took my mind off the scene. And you know, and I know, and I know, I know that you know. You asked me blind once if I was a child once, and I said I'm really not sure. How can you know, how can you know what it is you don't know? Pair once of all such despair. Oh, we were a child then, I'm sure. If we were a child then, we are children no more. Give me a minute there, just a minute now, it'll come back to me. I was so sure, but you, freewheeling troubadour, you took my mind off the scene. And you know, and I know, and I know that you know. You know, you know, you know, and I know that you know. Ja, Laura Marling war das gerade eben mit ihrem Track You Know, das Ganze vom Album Once I Was an Eagle. Und Laura Marling auch mal früher natürlich Mitglied gewesen bei Noah and the Whale. Und ja, mit Jamie T auf Tour, mit Adam Green auf Tour, mit dem einen Herren Marcus Mumford und Mumford & Sons mal liiert gewesen. Klar, dass man dann so ein bisschen die Öffentlichkeit schon für sich gewonnen hat. House of Wolves, glaube ich, haben das noch vor sich, das mit der Öffentlichkeit. Die Band kommt aus den USA, aus Los Angeles und ist das Projekt von Ray Villa Lobos mit Fold in the Wind. Da stand da gerade eine wirklich sehr schöne, ruhige Platte. Hier kommt der Track Jealous. One final day, you already notice it covers my heart. They already told us I'm already jealous. I'm already cavity. I'm locked in your conscience. I'm seeing reality. Overturned by the waves, the glories of her reign, the beautiful decay. I'm already jealous. I'm already a cavity. I'm locked in your conscience. I'm seeing reality. I fit in your sunshine. I fit right into your sunlight. I fit in your sunlight. House of Wolves hörten wir mit Jealous. Der Herr hier, der Ray Villa-Lobos, ist wirklich ganz nah am Ohr des Hörers und der Hörerin. Das Ganze vom Album Fold in the Wind, das Debütalbum von diesem jungen Herrn, der so ein bisschen klingt manchmal wie Elliot Smith. Oder ja, der ruhige Sufjan Stevens vielleicht auch manchmal ein bisschen raus. Aber Elliot Smith ist eher so eine Hausnummer, die ich hier, sage ich mal, auf jeden Fall unterstreichen würde. Und die Platte Fold in the Wind, habe ich schon gesagt, Debütalbum, wirklich eine sehr, sehr schöne, ruhige Platte. Genau das Richtige für verregnete Frühlingstage. Noch ein weiterer Track von ihm hier, Acres of Fire. People like to talk, Ihr hört den Sunday Service und bei dem Track Confusion muss ich immer an New Order denken. Die hat auch mal einen Track, der hieß Confusion, aber der klang dann irgendwie doch einen Tick anders. Gerade eben, das war Charles Bradley, auch mit Confusion. Charles Bradley, ein Mensch, der in New York groß geworden ist und aus ziemlich armen Verhältnissen kommt, jahrelang als Koch gearbeitet hat und dann auftrat, bei ihm war immer schon als Sänger so ein bisschen, sag ich mal, Hobby gehabt und dann auftrat bei einer, ich glaube, irgendeiner James Brown Tribute-Geschichte und da entdeckt wurde und seitdem ein, wie soll man sagen, Soul- und R&B-Star ist. Charles Bradley hat mit Victim of Love vor kurzem seine neueste, ich glaube, zweite Platte veröffentlicht. Der Track daraus gerade eben Confusion war zu hören. Kishibashi klingt so ein bisschen japanisch oder zumindest, ich glaube schon japanisch irgendwie. Denn da birgt sich tatsächlich ein Herr Ishibashi, Karu heißt er mit Vornamen, kommt aber aus den USA, ist mich in Seattle geboren und hat so ein bisschen den Indie-Pop in sich aufgesogen. Auf seinem neuesten Album, ich glaube auch sein Debütalbum 151A drauf zu hören, gibt es viele bunte Pop-Songs wie den hier, Manchester. Page. I didn't even look. I think I locked it in a cage. Wrote a novel, 'cause everybody likes to read a novel. It started with a word, and it started pretty well. About a rare and fragile bird that I couldn't even spell on the table. I think I left it on the table. I found the last page in the sky, cold and sweet like an apple. I found you and now the story has its proper end. Be mine. I haven't felt this alive in a long time. All the streets are warm today. Hey, I read the signs. I haven't been this alive in a long time. The sun is up, the sun will stay. I'll have to write a sequel. My favorite parts when I die in your arms like a movie. It's tragic, but now the story has its proper end. Alive in London, all the streets are warm and grey. Hey, I read the signs. I haven't been this alive in a long time. The sun is up, the sun will stay. All for the new day. Das war Kishi Bashi, ein gewisser Karo Ishibashi, wie gesagt, steckt dahinter mit dem Track Manchester. Und ihr habt die Violine gehört, die spielt er selbst. Und das macht er nicht nur, wenn er selbst Musik macht, sondern auch zum Beispiel bei anderen Bands wie Off Montreal, mit dem war letztens auf Tour, und noch bei diversen anderen. Beim Sunday Service kommen wir nun zu einem absoluten musikalischen Highlight der letzten Wochen. Hier kommen Mount Kimby. Das waren Mount Kimby mit dem Track Break Well. Mount Kimby veröffentlichen mit Cold Spring Faultless Youth gerade eben ihr zweites neuestes Album, und das ist Platte der Woche beim Sunday Service, die Sendung, die ihr gerade hört. Mount Kimby, das sind Kai Campus und Dominic Maker, die beiden wohnen in London und haben 2010 ihr Debütalbum damals veröffentlicht, Crooks and Lovers hieß das, und musikalisch war das schon eine andere Baustelle, eher so als Post-Up-Step damals, sag ich mal, durchgegangen. Inzwischen machen sie auf ihrem neuesten Album Lupenran Elektropop eben gerade der Song, der Track ging so ganz langsam los, 2-3 Minuten war nichts zu hören, und dann auf einmal dieser Break und dann wirklich diese total super Synthie-Melodie, ganz, ganz großartig. Hier noch ein Track von ihm, Blood and Form von Mount and Kimby. Thank you. Das war der Song Blood and Form von Mount Kimby von ihrem neuesten Album Cold Spring Faultless Youth, Platte der Woche beim Sunday Service. Die beiden Mitglieder hier von Mount Kimby, Kay Campos und Dominic Maker, der eine kommt aus Cornwall, dann aus Brighton, haben sich kennengelernt im Studentenwohnheim und über die gemeinsame Liebe damals zum Dubstep sind sich näher gekommen sozusagen und fingen selbst an Musik zu machen und haben mit dem neuesten Album schon so eine Gratwanderung vollzogen. Wie gesagt, früher wirklich eher so ein bisschen Dubstep-Anleihen gehabt auf ihrem ersten Album und auf den ersten EPs. Inzwischen treten sie auch nicht mehr, wenn sie live spielen, in Clubs auf und drehen Knöpfchen, sondern inzwischen spielen sie in richtigen Venues, also in richtigen Orten, wo auch Bands auftreten. Und haben eine komplette Band mit Schlagzeuger, mit Gitarre, Keyboards, Percussion zusammen und gesungen wird auch, wie wir gerade eben hören konnten, auf diesem neuesten Album. Also eine ziemliche Umkrempelung ihres Sounds, den sie machen, aber der ist ziemlich großartig. Mehr Song als Track, was Mount Kimby hier auf dem neuesten Album leistet. Und der nächste ist der absolute Hammer, wie ich finde, Made to Stray. Noch ein Track hier von Mount Kimby. to Stray. Bei diesem Track gerade eben klang Mount Kimby von den Rhythmuspattern her ziemlich organisch, hat mich schon fast an das Gregory Fleckner Quintett erinnert gefühlt, die vor gefühlten 15 bis 20 Jahren tolle Platten rausbrachten. Und ansonsten, wenn hier mal gesungen wird, klingt so ein bisschen funky, so ein bisschen Jamie Liddell mäßig, aber dann in der Pop-Version. Also große Platte hier von Mount Kimby, Cold Spring, Faultless Youth. Platte der Woche beim Sunday Service, wird es auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Da reinzuschauen lohnt sich so immer. Da gibt es immer noch mal die Playlist zum Nachlesen, die Sendung zum Nachhören, Konzerttipps etc. etc. Weiter geht's hier mit Is Tropical, das neueste Album der Band mit dem Titel I'm Leaving erscheint diese Woche und wir hören den Rausschmeißer des Albums. Der ist mich eigentlich der beste Track, 7 Minuten lang, Yellow Teeth heißt der, unangenehm vom Bildlichen her, aber der Track ansonsten schon der Highlight des Albums, welches ansonsten relativ schwach ist. Hier kommt Is Tropical. Believe, and the phone will say. Yellow Teeth, das war ein Track von Is Tropical, das Ganze vom Album I'm Leaving. I'm Leaving as well. Ich verabschiede mich heute mit John Hopkins. Eigentlich heißt er Jonathan Hopkins, bekannt als Produzent von diversen, auch teilweise großen Bands und vor allem auch bekannt durch eine Kollaboration mit King Creosote, die er mal gemacht hat. Jetzt gibt es von John Hopkins eine Platte. Immunity heißt sie. Das gibt es, darauf gibt es lange Stücke, die wirklich nach ein bisschen Hören und vielen, vielen Bässen im Ohr auch ein bisschen blubbern und hängen bleiben. Hier kommt der Titeltrack von John Hopkins vom neuesten Album Immunity. Thank you. Thank you.